Okay, machen wir was den hinteren Reihen angepasst ist, was ruhigeres. Aber Moment, ich muss noch Bier holen. Naja, hat doch noch ein bisschen Bier hier, oder? Naja, wer hier kein Schank wird. Naja, das ist erst, wenn die Zeit gekommen ist. Ich weiß genau, wann die Zeit gekommen ist. Und genauso gut, wann man sich am besten schnell verpisst. Ich weiß genau, was mit mir zu Ende geht. Ich kann dir sagen, auch wenn du es nicht verstehst. Dein ganzes Leben lang muss man nur das Gleiche jeden Tag. Doch ich lass mir nicht sagen, und ich frag auch niemanden um Rat. Bis jetzt hat es doch auch geklappt, man geht so vor sich hin. Probleme gibt's ja erst bei der Frage nach dem Sinn. Auch unsere Zeit wird kommen, das Wissen wird genau. Wir haben nichts zu verlieren, auch das Wissen. Hier genau, was wird immer so weitergehen, ganz egal was auch passiert. Hauptsache ist, es geht uns gut, es sollte es doch nicht passieren. Hauptsache ist, es geht uns gut, es sollte es doch nicht passieren. Freundschaften von deinen Alten auf der Arbeit und vom Start. Und wenn du nicht dich daran hältst, ja, dann wird es für dich hart. Doch warte nur ein Weilchen, dann ist es schon vorbei. Dann leben wir in Freiheit bis in alle Ewigkeit. Unsere Zeit wird kommen, das wissen wir genau. Wir haben nichts zu verlieren, auch das wissen wir genau. Was wird immer so weitergehen, ganz egal was auch passiert. Hauptsache ist, es geht uns gut, sonst ist doch nichts passiert. Es geht uns gut, sonst ist doch nichts passiert. Hauptsache ist, es geht uns gut, es verlieren. Hauptsache es geht uns gut. Es sollte es doch nicht passieren.